Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua brachte am 2. September einen Beitrag ihres Korrespondenten in der TVRK über die Waisenmittelschule Pyongyang, die als eine glückliche Wiege der Waisenkinder ausgezeichnet errichtet wurde. Im Beitrag wurde betont, die Gesamtbaufläche der Waisenmittelschule Pyongyang, die nach der Anordnung vom Staatsführer der TVRK Kim Jong-un in kurzer Zeit errichtet worden sei, betrage über 24.000 Quadratmeter. Dann wurde die Waisenmittelschule, die als eine vorbildliche Schule für Mittelschulbildung gestaltet wurde, ausführlich vorgestellt.